Schwein oder Mensch wurde die Devise der RAF, draußen und im Gefängnis. Und jeder Tote befestigte das selbstgemachte Warnsystem. Im Juli 1971 entwickelte das Bundeskriminalamt einen Plan für umfangreiche Straßenkontrollen, Deckname Hecht. Und prompt gingen zwei Fische ins Netz. Eine junge Frau hatte versucht zu fliehen und wurde dabei erschossen, ihr Name Petra Schelm. Das spätere Gruppenmitglied Peter-Jürgen Boog. Mir ist da klar geworden, das war nicht die erste und auch nicht die letzte. Das wird weitere Tote geben und vielleicht gehöre ich auch irgendwann dazu. Wenn man revolutionär ist, wenn man die Revolution wirklich machen will, dann wird die andere Seite das wie einen Krieg auffassen und wird den auch so führen. Und da wird es Tote auf unserer Seite geben und da wird es vielleicht auch Folter geben, da wird es alles Mögliche geben, was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Und wir konnten es uns wirklich nicht vorstellen. Eines der ersten Fahndungsplakate gab es im Sommer 1970. Darauf auch einige, die nur am Rande mit der Gruppe zu tun hatten. Die Polizei tappte weitgehend im Dunkeln. Etwa 20 Personen stark war die Gruppe inzwischen. Nicht eben viele, aber genug, einen Staat in Unruhe zu versetzen. Zumal, wenn die Gesuchten zu allem entschlossen schienen. Polizeibeamte achteten jetzt vermehrt auf Eigensicherung. Die Schießausbildung wurde allerorten intensiviert. Kein Wunder, denn Ulrike Meinhof hatte ja in einem konspirativ geführten Interview erklärt, die Bullen sind Schweine, der Typ in Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen und natürlich kann geschossen werden. Es wurde geschossen, auf beiden Seiten und immer häufiger. Zuweilen erprobten die neu aufgestellten Antiterroreinheiten der Polizei Waffen, die an James Bond erinnerten. Der damalige Generalbundesanwalt Martin: Verneine eine Verpflichtung der Polizeibeamten, sich erschießen lassen zu müssen, auch wenn es sich um ideologische Täter handelt. Die Jagd auf die Bader-Meinhof-Gruppe wurde zum Medienereignis. Fernseh- und Zeitschriften-Krimi mit echten Toten. Eine Zeitung im Sommer 1971, falsche Meinhof erschossen. Die richtige Tote war Petra Schelm, 19 Jahre alt, erstes Opfer bei der Terroristenfahndung. Ihr Tod war für manche Beleg für die RAF-These vom neuen Faschismus. Studentenführer Tillmann Fichter: Und genau hier hat die Ulrike einen wunden Punkt getroffen, wenn man so will, in der linken Psyche der Deutschen. Und das ist, glaube ich, wirklich falsch gewesen, was sie gesagt hat. Aber sie hat trotzdem eine Wunde getroffen. Denn für viele Leute war es furchtbar schwierig nach 45, für viele Linke war es furchtbar schwierig nach 45, zum Beispiel einem französischen oder polnischen oder englischen oder russischen Sozialisten oder Kommunisten in die Augen zu schauen. Weil ja Deutschland mit einer sehr starken Arbeiterbewegung zum Beispiel den Mord an 6 Millionen Juden nicht hatte aus eigener Kraft verhindern können. Und hier hat die Ulrike schon mit einer ganz großen Sensibilität und die Gudrun dann sehr viel polemischer übrigens als die Ulrike, eine schwache Stelle im Bewusstsein der deutschen Linken getroffen. Und das hat dann teilweise dazu geführt, dass ich Solidarität eingeklagt habe, wo man an für sich hätte keine Solidarität mehr üben dürfen. Oder wenn, dann nur noch, um den Leuten zu helfen, abzuspringen. Der nächste Tote war ein Polizist. In der Durchfahrt eines Einkaufszentrums in Hamburg hatten die Zivilfahnder Norbert Schmidt und Heinz Lemke aus ihrem Wagen eine verdächtige Person geortet. Heinz Lemke: Wir hatten keine tiefergehenden Gedanken, dass eine Frau in diesem Falle so höchst gefährlich sein konnte. Es war Margret Schiller, die sich mit einem Pärchen traf, Ulrike Meinhof und Gerhard Müller. Der Polizist konnte Ulrike Meinhof packen. Während ich hinter ihm herlief, sah ich schon, dass er die Frau am Arm hatte. Er hielt sie fest und sie versuchte, sich loszureißen. Da zog die eine Waffe heraus und dann wurde gefeuert, was da so passierte. Ich denke, nicht nur die Frau, sondern die anderen beiden auch, denn das war Feuer aus allen Richtungen. Der Polizeibeamte Norbert Schmidt wurde von 4 Kugeln getroffen und brach zusammen. Sein Kollege Lemke: Er hat um Hilfe gerufen, 2-mal. Ich habe versucht, ihm zu helfen, habe ihn umgedreht, ihn angesprochen, aber es ging nicht mehr. Ich habe nur gespürt, er hatte keinen Puls mehr. Norbert Schmidt war der 2. Tote. Der mutmaßliche Täter Gerhard Müller wurde nie angeklagt. Er hatte sich als Kronzeuge zur Verfügung gestellt. Die festgenommene Margret Schiller wurde der Presse vorgeführt wie eine Trophäe. Solche Bilder lösten moralische Empörung aus, nicht nur bei jenen, die ohnehin darauf warteten, dass der Staat sich so darstellte, wie es die Rote Armee-Fraktion und ihre Anhänger immer behauptet hatten. Sensibilität, Mitleiden, übersteigerte rigide Moral stand auch bei vielen späteren Gruppenmitgliedern am Anfang eines Weges, der in krasser Unmoral endete. Der Anwalt und Terrorist Horst Mahler: Das Problem ist in erster Linie für moralisch eingestellte Leute, die Skrupel zu überwinden, auf andere Menschen zu schießen oder mit diesem Gedanken wenigstens umzugehen. Und da findet eine Übersteigerung des moralischen Wertsystems statt. Man hält sich stets vor Augen, welche kolossalen Leiden und Verbrechen dieses bekämpfte System begeht. Und eben nur, so war die Auffassung damals, beseitigt werden kann, indem man es mit gewaltsamen Mitteln angreift. Und die Folge davon ist, dass Menschen verletzt und getötet werden. Und dann wurde also aus dieser moralischen Position, man muss dieses massenhafte Verbrechen, dieses Elend beenden und dann das weniger große Elend und Leid der getroffenen Opfer in Kauf nehmen. Das ist also durch die moralische Übersteigung überhaupt nur machbar gewesen, die eigenen Skrupel zu überwinden. So dass dann aus Moral ein extrem Unmoral wird. Ja. Das war eine moralische Verpflichtung zu töten, so kann man das nennen. Viele neue Mitglieder der sogenannten ersten Generation der RAF kamen aus dem sozialistischen Patientenkollektiv, abgekürzt SPK, in Heidelberg. Die erste Generation, das waren RAF-Mitglieder, die zur Bader-Meinhof-Gruppe stießen, als diese noch aktiv war. Die sogenannte zweite Generation schloss sich der RAF erst an, als die Gründer im Gefängnis saßen. In der idyllischen Universitätsstadt Heidelberg am Neckar war 1970 das sozialistische Patientenkollektiv gegründet worden. Das System hat uns krank gemacht, geben wir dem System den Todesstoß, verkündete die Gruppe um den Arzt Dr. Wolfgang Huber. Das RAF-Mitglied Klaus Jünschke kam aus dem SPK. Also im SPK war dem eigenen Selbstverständnis nach jeder Patient, ne? Also jeder ein leidender Mensch, Patient, Party leiden. Und das sind Identifikationsprozesse gelaufen, die viel zu tun haben mit der deutschen Geschichte und mit dem, ja, was in der dritten Welt an Völkermorden gelaufen ist zu der Zeit, Vietnam, ne? Nahe Osten gegen die Palästinenser oder in den USA mit den Black Panthers oder hier einfach mit Randgruppen. Das ist ja das gewesen, womit wir uns sehr intensiv befasst haben. Und von daher ist sicher eine Radikalisierung in uns gelaufen, ne? In der eine Gruppe wie die RAF vorbeikommen konnte und konnte sagen, macht mit bei uns, ne? Oder so. Das ist sicher auch etwas gewesen, um jetzt mal das SPK beiseite zu lassen, was in der ganzen Bundesrepublik bei vielen Übriggebliebenen von der Revolte der Fall war. Großspurig schickte Bader einen Brief an die deutsche Presseagentur. Der BKA-Fahnder Günter Scheicher: Als Andreas Bader ein erstes Tatbekenntnis losschickte und da sozusagen als ein Siegel den Fingerabdruck drunter setzte, da haben wir gesagt, was will denn der Kerl, dieser Lümmel da, ne, abgebrochener Student oder sonst etwas, erklärte Bundesrepublik den Krieg. Aber als die Straftaten dann zunahmen und immer mehr Menschen ums Leben kamen, auch Polizisten, da wurde die Geschichte dann schon prekär. In Berlin hatte sich ebenfalls eine bewaffnete Gruppe gebildet, die Bewegung 2. Juni, benannt nach dem Todestag des Studenten Benno Ohnesorg. Die Genossen vom 2. Juni übten in ihren Quartieren mit Waffen und filmten sich gelegentlich dabei. Auch bei ihnen tauchten unter anderem Bader und Enslin auf. Bommi Baumann: Ein-, zweimal die Woche. So häufig? Ja, ja. In irgendwelchen illegalen Wohnungen und waren dann 1000 Besprechungen und Planungen und Machen und Tun. Und wie hat sich bei diesen Gesprächen Bader verhalten, wie hat sich Enslin verhalten? Also wenn Sie da mal so Ihre Eindrücke schildern können. Naja, Enzlin mehr so psychologisch oder was und Bader halt so vulgär losgetutet und irgendwelche großartigen Feldzüge geplant und Pläne geschmiedet. Und sie hat eigentlich immer nur die Leute bearbeitet, dass die auch bei der Stange bleiben. Ja, die hat immer ein bisschen abseits in der Ecke gesessen und so Handtasche mit der Knarre drin, so zwischen Beinen und in der Ecke gesessen und hat den ganzen Fall quasi so vom Hochstand überwacht oder so. Ja. Und hat dann auch ins Gespräch eingegriffen? Wenn es vonnöten war, ja. Wenn es nicht die richtige Richtung gekriegt hat, dann hat sie schon eingeschaltet. Ansonsten hat er geredet. Hatte sie so ein, kann man sagen, dass sie so ein psychologisches Geschick hatte, auf Leute einzugehen? Auf hervorragend, Leute... beste Psychologin weit und breit. Also die hat richtig nach ein paar Minuten gewusst, wo hat jeder hier seine schwache Stelle. Jeder hat ja im psychischen Gerüst irgendwo eine Achillesferse. Und die hat die sofort rausgefunden. Also nach ein paar Minuten die Leute an sich ansehen und so, hat die genau da die Axt rein. Ne? Oder wie das Feigen, das Lindenblatt von Siegfrieds Rücken, sagen wir mal so. Es hat die sofort gewusst, wo hat da jeder seine schwache Stelle. Und damit hat sie den angemacht, um den dann weiter zu motivieren. Die Bewegung 2. Juni war aus der Drogensubkultur entstanden, eine Art anarchistische Konkurrenzorganisation zur RAF. Hier hatten Bader und Enzlin es nicht so leicht, neue Leute zu rekrutieren. Eines Tages führte Baumann gemeinsam mit seinem später unter nie ganz geklärten Umständen erschossenen Freund Georg von Rauch ein Gespräch mit Bader und Enzlin zwecks Zusammenarbeit. Ohne Ergebnis. Das, sagen wir mal, das war prinzipiell der Zusammenschluss von zwei verschiedenen Sachen. Also erstmal waren wir Haschischraucher, die haben nur Speed-Tabletten gefressen. Und was ja eigentlich eine Paranoia ja nur noch fördert. Also der Bader zum Beispiel, da gesessen, hat sich immer so die Haare schon weggezogen. Die standen schon ab, so wie zwei Hörner beim Deibel. Und schon den Schaum im Mundwinkel und so von den vielen Reden und Brabbeln und Reden und Zigaretten und Kaffee und noch eine Speed-Tablette. Und also, dass man immer paranoider wird, was ja beim Haschischraucher nicht der Fall ist. Der sitzt ja ganz ruhig da und hört sich das alles an oder so. Und dann wurde uns natürlich, das genau wurde uns immer vorgehalten, also dass wir in dem Sinne eigentlich lustbetont sind, was wir gar nicht sein sollten. Wir sollten also ganz rigide Berufsrevolutionäre sein, wie ein Fabrikarbeiter halt, der früh morgens zu Siemens geht und damit basta. Und das waren also, als ob da zwei verschiedene Welten aufeinander stoßen. Also es war schon ein fundamentaler Unterschied letztendlich. Inzwischen hatte sich die RAF ein Programm gegeben. Kernpunkt: Statt Guerilla zielt darauf, den staatlichen Herrschaftsapparat an einzelnen Punkten zu destruieren, stellenweise außer Kraft zu setzen, den Mythos von der Allgegenwart des Systems und seiner Unverletzbarkeit zu zerstören. Die ehemalige Journalistin Ulrike Meinhof hatte das Konzept Statt Guerilla formuliert, so wie die meisten Schriften der RAF. Sie war die Stimme der Gruppe nach außen hin. In Presse und Öffentlichkeit galt sie ohnehin neben Andreas Bader als Kopf- und Symbolfigur der Roten Armee-Fraktion. Doch in Wirklichkeit spielte sie, etwa im Vergleich zu Gudrun Enzlin, eine eher untergeordnete Rolle. Das behauptete nicht nur Gerhard Müller, der viele Monate mit ihr zusammen im Untergrund zubrachte und auch gemeinsam mit Ulrike Meinhof 1972 festgenommen wurde. Natürlich war sie eine führende Persönlichkeit in der RAF. Das ist unbestritten. Andererseits ist es natürlich aber wieder eine andere Sache, ob sie sich, es gab ja noch andere führende Persönlichkeiten dort, bei diesen Leuten durchsetzen konnte. Außerdem hatte sie ja, das geriet wieder in Widerspruch zu ihrer Rolle als führende Person. Ihr persönlicher Widerspruch war ihre menschlichen Anliegen, die sie hatte, die im gewissen Gegensatz zu dem standen, was sie machte oder machen musste. Was heißt machen musste? Ja, sie war in gewisser Weise konsequent. Ne? Und wenn sie bestimmte politische oder auch andere Ideen für richtig hielt und sie die durchsetzte, dann versuchte sie die eben auch durchzusetzen, auch wenn das ihren Emotionen entgegenstand. Sie kam mir vor, als würde sie dauernd unter einem permanenten Leistungsdruck stehen. Also ich konnte das merken, ne? Dass es nicht ihre Art ist, jetzt solche Sachen zu machen und zu vertreten. Also sie war in dem Sinne kein Terrorist. Sie hatte nicht diese seelische und persönliche Konstitution, um echter, waschechter Terrorist zu sein. Sie war nämlich sehr oft oder in bestimmter Hinsicht eben nur Werkzeug. Es wurde ihr Name gebraucht, um bei bestimmten Leuten Unterstützung zu finden oder so. Aber es wäre falsch jetzt, wenn ich Ulrike Meinhof als ein totales Opfer hinstellen wollte. Im Mai 1972, 2 Jahre nach der Baader-Befreiung, begann der Krieg der RAF wirklich. Die Gründergeneration der RAF, eröffnete ihre sogenannte Mai-Offensive. Bombenanschlag auf die US-Armee in Frankfurt, 1 Toter. Einen Tag später explodierten 2 Stahlrohrsprengkörper in der Augsburger Polizeidirektion, 7 Verletzte. 3 Tage danach Sprengstoffanschlag auf das Auto des Bundesrichters Buddenberg in Karlsruhe. Seine Frau wird schwer verletzt. 4 Tage später in Hamburg verübt die dortige RAF-Gruppe einen Bombenanschlag auf das Springer Verlagshaus. Ermittlungen ergaben später, dass Ulrike Meinhof maßgeblich beteiligt war. 38 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Ulrike Meinhof formulierte auch die Erklärung, mit der sich die RAF zum Anschlag auf das Hamburger Springerhaus bekannte. Für andere wurde der Anschlag zum Signal für die Umkehr. Horst Mahler. Das Deutlichste war der Bombenangriff auf das Springerhaus in Hamburg, wo ja Arbeit und Angestellte verletzt wurden. Und von der Größenordnung dieses Angriffes, also auch sehr viel Schlimmeres hätte noch passieren können. Und da wurde also völlig klar, dass die Praxis sich völlig loslöste von dem, was wir mal gemeinsam uns unter Praxis vorgestellt hatten. Denn jetzt wendeten sich diese militärischen oder militanten Aktionen ja gegen den Teil des Volkes, für den man vorgab, diesen Kampf zu führen, nämlich für die Arbeit und Angestellten. Weitere 5 Tage später, im Abstand von 5 Sekunden, explodieren im Europa-Hauptquartier der US-Armee in Heidelberg 2 sprengstoffbeladene Autos. Irmgard Möller und Gerhard Müller hatten die Bomben auf das Kasernengelände geschmuggelt. Ein US-Soldat: Killing 3 people and injuring 5. Es war ein regelrechtes Massaker. Die Explosionsopfer waren in Stücke gerissen worden. Günter Textor, damals Leiter der Sonderkommission Baader-Meinhof beim Landeskriminalamt Stuttgart. Es war eine ganz schlimme Geschichte. So hatte ich das im Frieden nicht mehr erlebt, also dass Menschen so zerfetzt wurden bei einem Bombenanschlag. Für die 4 Toten bei 2 RAF-Anschlägen im Mai 1972 auf die US-Quartiere in Frankfurt und Heidelberg gab es bei kaum einem Gruppenmitglied später ein Wort des Bedauerns. Im Prozess erklärte Gudrun Enslin: Militärisch wären wir gern effizienter gewesen. Amerikaner, zumal Soldaten, waren für die Gruppe in ihrem privaten Krieg gegen den Imperialismus freiwillig. 2 Jahre Untergrundkampf der RAF waren seit der Baader-Befreiung im Mai 1970 vergangen. Das innenpolitische Klima der Bundesrepublik hatte sich verschärft. Erst zögernd, dann immer schneller war der Polizeiapparat verstärkt worden. Spezialeinheiten zur Terrorismusbekämpfung wurden aufgebaut. Die RAF hatte wenigstens teilweise ihr Ziel erreicht. Ihrem ersten Manifest hatten sie das Mao-Zitat vorangestellt: Wenn der Feind uns bekämpft, ist das gut und nicht schlecht. Wenn uns der Feind energisch entgegentritt, dann ist das noch besser. Denn es zeugt davon, dass unsere Arbeit glänzende Erfolge gezeitigt hat. Glänzende Erfolge. Minister ließen sich jetzt bei Schießübungen fotografieren. Das Bundeskriminalamt war auf dem Weg, von einer unbedeutenden Koordinierungsstelle zu einer zentralen Bundespolizei zu werden. Die elektronische Datenverarbeitung wurde beim BKA in Wiesbaden eingeführt und zu einem umfassenden Fahndungssystem ausgebaut. Allein die Datei PIOS der BKA-Abteilung Terrorismus, das heißt Personen, Institutionen, Objekte, Sachen, enthielt zeitweise Erkenntnisse über rund 135.000 Personen. Der Etat des BKA wuchs von 54,8 Millionen Mark im Jahr 1971 innerhalb der nächsten 10 Jahre auf 290 Millionen Mark. Und doch war der entscheidende Schlag gegen den Kern der Baader-Meinhof-Gruppe ausgeblieben. Fast alle Verhaftungen innerhalb der vergangenen 2 Jahre waren zudem eher zufällig gewesen. In den meisten Fällen hatten Bürger den entscheidenden Tipp gegeben. Die RAF hatte die Bombenserie vom Mai Frühjahrsoffensive genannt, doch jetzt machte auch das Bundeskriminalamt mobil. Für die Aktion Wasserschlag wurden alle Helikopter in die Luft beordert, über die Polizei und Grenzschutz verfügten. Straßensperren überall. Und tatsächlich rührte sich etwas. Ein Anwohner wies die Polizei auf eine verdächtige Garage in Frankfurt hin. Ein BKA-Beamter, der dabei war, Hans Fernstedt. Wir sind in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einfach in diese Garage gegangen und wir haben alle beweglichen Gegenstände, die wir erstmal finden konnten, mitgenommen und haben sie untersucht. Und da hatten wir das allererste Mal einen wirklich forensisch haltbaren Beweis an einem Kennzeichen. Auf diesem Kennzeichen war der Fingerabdruck von Gudrun Enslin. Jetzt war man dem harten Kern der RAF auf den Fersen. Der BKA-Beamte Fernstedt bot sich an, das Problem ein für alle Mal eigenhändig zu lösen. Doch seine Vorgesetzten lehnten ab. Ich habe vorgeschlagen, dass ich in dieser Garage mit einer Waffe, mit einem Funkgerät warte, um tatsächlich diese Leute zu stellen. Und wenn sie sich nicht stellen lassen, dann hätte ich auch geschossen. Und sei sie sicher, da wären alle drei zweiter Sieger geblieben. Für mich war das eine Lösung, wo ich gedacht habe, dann hat man noch einmal mit diesen Menschen Ärger. Und zwar bei ihrer Beerdigung. Doch der Showdown am Hofeckweg verlief ziviler. Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie einzeln heraus, dann passiert Ihnen nichts. Wir haben mehr Geduld als Sie, viel mehr. Und wir sind in der besseren Situation. Je länger Sie warten, desto stärker werden unsere Kräfte. Sie kommen, wir sind jetzt schon so stark, dass Sie keine Chance mehr haben. Kommen Sie doch heraus, was wollen Sie da drin noch? Holger Mainz musste sich bis auf die Unterhose ausziehen, dann wurde er abgeführt. Das Bild wurde zur Ikone für RAF-Sympathisanten, der Märtyrer des Widerstandes. Andreas Baader wurde von einem Scharfschützen in das Gesäß getroffen. Das RAF-Umfeld sah im Fernsehen zu. Peter-Jürgen Bog: Es ist erstmal sehr lange nicht ein Wort gefallen. Und dann, ich glaube, das kam sogar von mir, jetzt ist die Reihe an uns. Jetzt müssen wir wohl ran. Und für mich sowieso. Also für mich war es sogar noch einfacher, weil ich mir gesagt habe, gut, die haben mich rausgeholt. Jetzt ist die Reihe an mir. Ich muss sie rausholen, so direkt. Es war der bis dahin größte Fahndungserfolg. Die Anführer der RAF in Haft. Doch jetzt hatten sie eine neue Rolle gefunden. Der Frankfurter Anwalt Armin Goldsem über seinen Mandanten Andreas Baader. Ich war der Erste an seinem Krankenbett. Er war nicht jemand, der sozusagen durch sein Verhalten dokumentierte, dass seine politischen Ambitionen am Ende waren. Ganz und gar nicht. Die RAF war ja auch nicht tot danach. Die RAF lebte ja weiter in den Figuren, die im Knast saßen. Sie konnten zwar nicht unmittelbar mehr an der bewaffneten Politik teilnehmen, aber sie waren in keiner Weise zu unterschätzende Projektionsflächen für die, die draußen waren. Dabei war auch der wirkliche Kopf der Gruppe, Gudrun Enslin, eine Woche nach Baader festgenommen worden. In einer Hamburger Modeboutique hatte sie Pullover ausprobiert. Dabei war aufgefallen, dass sie in ihrer Jacke eine Pistole trug. Die Verkäuferin rief die Polizei. Frage an Gudrun Enslins Mutter: Frau Enslin, Sie haben letztlich gesagt, besser meine Tochter wird erschossen, als wenn sie selbst jemanden erschießt. Wie kann eine Mutter diese Aussage machen? Ich kam zu der Aussage durch mein eigenes Gewissen. Und es war mir nicht vorstellbar, dass sie selbst eine so große Schuld auf sich lädt. Und damit unsere Familie und damit die Sippe, aus der sie kommt. Als ich sie dann sah bei ihrer Festnahme, hätte ich danach die scharfen Worte, scheinbar scharfen Worte, nicht mehr gesagt. In einem Kassiber an Ulrike Meinhof schrieb Gudrun Enslin: Ging auch irre schnell, sonst wäre jetzt eine Verkäuferin tot, ich und vielleicht zwei Bullen. Der Kassiber wurde bei Ulrike Meinhof gefunden, als sie kurz darauf in Hannover festgenommen wurde. Eine Unbekannte hatte bei dem linken Lehrer Fritz Rodewald anfragen lassen, ob er zwei Leute unterbringen könnte. Rodewald hatte zunächst zugesagt. Wir sind da zu dem Ergebnis gekommen, Wenn es keine von der RAF sind, haben Sie von der Polizei nichts zu befürchten. Wenn es welche von der RAF sind, haben wir für unser Leben ganz viel zu befürchten. Und daraufhin bin ich zur Polizei gegangen. Und die rückte an. Auf der Straße konnten die Beamten Gruppenmitglied Gerhard Müller festnehmen. Sie ließen sich vom Hausmeister die Tür öffnen und stießen in der Wohnung auf eine Frau. Es war Ulrike Meinhof. Sie hatte keine Ähnlichkeit mehr mit ihren Fotos auf den Fahndungsplakaten. Die Wohnung des Lehrers war voll von Waffen, Sprengstoff und Munition. In einer Tasche fanden die Beamten eine Ausgabe des Stern mit dem Röntgenbild von Ulrike Meinhofs Gehirn. Man brachte sie ins Krankenhaus. Lehrer Rodewald weiter. Die Polizeibeamten, die zu dieser Röntgenaufnahme gefahren sind, erzählten, ja, wie Großwildjäger, die eine Beute erlegt haben, wie sie die Frau behandelt haben, damit die ruhig auf diesem Röntgentisch liegt. Haben sie dann mit Freude und strahlenden Augen erzählt, 3 von uns haben sich über sie geworfen und 2 haben ihren Kopf gehalten. Also die Frau hat sich schrecklich gewehrt dagegen, aber die Aufnahmen wurden gemacht und dann hat man eben gewusst, es ist Ulrike Meinhof. Das Konzept Stadtguerilla war in einem wesentlichen Punkt gescheitert. Gruppenmitglied Klaus Jünschke. Vom Konzept her ist sicher eine wesentliche Bestimmung, was in einer der ersten RAF-Erklärungen gesagt worden war, dass zum Erfolg des Ganzen wesentlich gehört, dass sie uns nicht kriegen. Ne? Weil das Kriegen heißt ja nicht einfach nur, dass man technisch die Möglichkeit hat, sich zu verstecken, sondern dass man aufgenommen ist in einer Basis, die einen trägt. Ne? Und das ist ja nun nicht der Fall gewesen. Wir sind in so einer Art Kette, die nicht miteinander verbunden war, eine nach dem anderen früher im Sommer verhaftet worden. Ne? Und das war, ja, man hat einen Baum geschüttelt sozusagen und wir sind runtergefallen. Ne? Ulrike Meinhof wurde in die Haftanstalt Köln-Ossendorf gebracht. Dort bezog sie im sogenannten Totentrakt die Zelle, in der zuvor Astrid Proll gesessen hatte. Das Grauenhafte an dieser Zelle war, dass das eben in einem Flügel war, der nicht belegt war. Das heißt, ich konnte nicht mehr am akustischen Leben teilnehmen. Ich hörte nichts mehr. Also es gab niemanden, es war niemand daneben, es war niemand drüben, es war niemand draußen. Einmal am Tag wurde Astrid Proll an Ulrike Meinhofs Zelle vorbeigeführt. Sie versuchte jedes Mal, ihre Mitgefangene aufmerksam zu machen. Immer wenn ich den Gang lang bin, dann brüllte sie schon von langem, Ulrike, Ulrike, ich komme. Und sie trommelte an die Tür und die Gefängnisleitung und die mich begleitenden Beamten, die wollten das natürlich verhindern und kamen dann auf so wunderbare Ideen, dass sie dann den Staubsauger anstellten und alle Wasserhähne aufdrehten im Gang. Und also es war völlig absurd. 8 Monate lang saß Ulrike Meinhof komplett isoliert. Jetzt erlebte sie selbst, was sie früher nur beschrieben hatte. Sie hatten ihren Untergrundkampf als eine Art Experiment begonnen, in dem sie Leben und Freiheit einsetzten, um zu beweisen, dass der Staat so war, wie sie ihn sich vorstellten, faschistisch. Jetzt im Gefängnis sahen sie sich als Opfer, verglichen sich mit den Insassen nationalsozialistischer Konzentrationslager. Ulrike Meinhof schrieb, der politische Begriff für den Totentrakt Köln ist das Gas. Meine Auschwitz-Fantasien darin waren realistisch. Sie prägten einen neuen Ausdruck, Isolationsfolter. Ein Wort, das zum Kampfbegriff wurde, von Sympathisanten, Rechtsanwälten, Angehörigen aufgenommen. Ein Text von Ulrike Meinhof, vorgetragen auf einer Pressekonferenz von ihrer Stieftochter Anja Röhl. Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpfe einem allmählich zusammen, wie Backobst. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt, das ist das Schlimmste. Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat. Völliges Scheitern, das zu vermitteln. Klar, dass man da drin lieber tot wäre. Verzweifelt rebellierte die ehemalige Starjournalistin. Dann wieder versank sie in Depressionen. Inzwischen organisierten Angehörige ihren Protest gegen die Haftbedingungen. Die Schwester von Ulrike Meinhof auf der Pressekonferenz. Wir sind hierher gekommen, weil wir Zeugnis ablegen wollen über die Isolationsfolter. Weil uns das nicht mehr in Ruhe lässt. Das können auch wir nicht mehr aushalten, das zu sehen. Gudrun Enzlins Mutter. Es ist klar, dass wir nicht, dass es eine große innere Arbeit von uns Angehörigen war, unsere Inhaftierten zu verstehen. Jedenfalls, ich möchte sagen, meine Inhaftierte zu verstehen. Wenn man darüber nachdenkt, was an denen sich was an denen gemacht wird, ist man nötigenfalls muss man darüber nachdenken, in welchem Staat man lebt. Vater Enzlin. Der Justiz ist es bisher nicht gelungen, den Widerstand der politischen Gefangenen zu brechen. Die Isolationsfolter soll sie dazu bringen, Aussagen zu machen. Da von den Gefangenen keine Aussagen erpresst werden können, beweist die Isolationsfolter nur mehr Vernichtungsinteresse. Die Behörden versicherten, dass es keine Isolationsfolter gäbe. Die Abschottung der BM-Gefangenen rechtfertigten sie mit deren Versuchen, aus der Haft heraus den revolutionären Kampf fortzusetzen. Andreas Baader war inzwischen nach Schwalmstadt verlegt worden. Von dort aus ordnete er im Januar 1973 den ersten Hungerstreik an. Baaders Anwalt Armin Goldsem. Ich habe gesagt, dass einer, der in Hungerstreik ist, zwar die Waffe gegen sich selbst richtet und damit versucht, seinen Gegner zu bedrohen, aber er muss gleichwohl überleben. Ich habe sowohl Baader als auch Meinhof gebratene Hähnchen in völlig offenen Tüten, die ich mit meiner Aktentasche bei mir trug, in den Knast gebracht. Baader hat das Hähnchen gegessen. Die RAF-Gefangenen verlangten die Zusammenführung zu großen Gruppen. Zunächst wurden im April 1974 Ulrike Meinhof und Gudrun Enzlin in den eigens hergerichteten Hochsicherheitstrakt nach Stuttgart-Stammheim geflogen. Dort, im siebten Stock, durften die beiden Frauen gemeinsam auf der Dachterrasse ihren Hofgang machen und sich während des Tages für jeweils 4 Stunden gemeinsam in einer Zelle einschließen lassen. Von Isolation konnte jetzt in Stammheim nicht mehr die Rede sein. Doch der Kampf gegen die angebliche Isolationsfolter sollte erst richtig losgehen. Der stellvertretende Anstaltsleiter Ulrich Schreitmüller. Mir gegenüber waren die beiden Gefangenen wie zwei beleidigte Frauen. Sie schauten durch einen hindurch und sprachen nicht mit einem. Sie sprachen nur mit mir, wenn sie etwas wollten. Aber nur das Nötigste. Der BKA-Beamte Alfred Klaus, der die Kassiba der Gruppe analysierte. Das Erste war also halt, dass sie individuellen Widerstand leisten wollten, um, wie sie sagten, ihre persönliche und politische Identität zu wahren. Sie ließen sich auf überhaupt keine Kooperation mit den Anstaltsbediensteten ein. Alles, was sie von sich gaben, war im Grunde genommen Hass. Sie beachteten die Anstaltsordnung nicht. Sie verübten tätliche Angriffe auf das Personal. Beschimpfungen, Beleidigungen waren natürlich an der Tagesordnung. Aber dieser aktive und passive Widerstand hatte auch bewusst politischen Charakter. Er sollte, wie sie sich ausdrückten, das ergibt sich ja aus vielen Niederschriften, in der Verschärfung der sogenannten Nebenwidersprüche dienen und dadurch sollten eben Gegenmaßnahmen provoziert werden, die dann wiederum Anlass boten für Beschwerden, für Proteste, für Anzeigen mithilfe der Anwälte, die ja weitgehend eben auch als Gesinnungsgenossen damals oder ein Teil als Gesinnungsgenossen von ihnen betrachtet worden. Der zweite ganz gewichtige Punkt war natürlich, um die Kontinuität der Roten Armee-Fraktion auch in der Haft aufrechtzuerhalten, die Aufrechterhaltung des organisatorischen Zusammenhalts, und zwar durch Errichtung eines Kommunikationssystems. Dafür waren, wie Gudrun Enzlin einmal schrieb, die roten Anwälte unentbehrlich, denn ohne ihre sortierten und gebündelten Informationen ging es nicht. Für den Prozess gegen den harten Kern der RAF war in Stammheim neben der modernsten Strafanstalt Europas ein neues Prozessgebäude errichtet worden, die sogenannte Mehrzweckhalle. Stammheim wurde so etwas wie die Hauptstadt der RAF. Ein monumentales Denkmal aus Stahl und Beton, abgesichert wie ein Bunker und dennoch löchrig wie ein Schweizer Käse. Für die Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern drinnen und draußen sorgten vor allem Anwälte. Einige wurden vom Prozess ausgeschlossen, weil sie mutmaßlich Kassiba der Gefangenen geschmuggelt hatten. Die Schlüsselposition im Infosystem besetzte Klaus Croissant. Eine Szene vor dem Prozessgebäude in Stammheim. Verteidiger Croissant erscheint. Rechtsanwalt Croissant, ich hätte gerne den Haupteingang benutzt für die Verteidiger. Ich möchte einen Sitzungssaal. Ich bin Verteidiger von Jan Karl Raspe und zwar nicht ausgeschlossen. Ich habe das Recht, hier reinzugehen. Nicht rein, es ist abgelehnt. Gut. Von wem? Darf ich noch fragen? Ausleihen. Sie können nicht sagen, von wem das abgelehnt ist. Spezialist für das Kommunikationssystem der Gefangenen wurde der BKA-Beamte Alfred Klaus. Klaus stellte fest, Anleitungen und Anweisungen gingen auch von den Zellen nach draußen. Der Anwaltsgehilfe und spätere Terrorist Hans-Joachim Klein. Über die Handakten gingen die ganzen Kassibe rein. Zum Beispiel der Böse wusste, dass ich im Anwaltsbüro in Stuttgart war. Da hat der Böse mir Kassibe mitgegeben, verschlossen natürlich, ne? Und die habe ich dem Großraum gegeben und anschließend sind wir nach Stammheim gefahren, da ging ich nach Stammheim. Ne? Und die Antwort kam natürlich am selben Tag wieder zurück, ne? Und die habe ich dann nach Frankfurt gefahren. Das ganze Informationssystem der RAF, also die im Gefängnis waren, ne? Das ging über die Anwälte. BKA-Beamter Klaus. Alles das, was nötig war, um den Kampf fortzusetzen und sich zu schulen, zu unterrichten. Das wurde zusammengeschrieben und dann an die Infozentrale gegeben und von dort haben sich die Leute im Untergrund dann abgeholt. Gudrun Enslin war so etwas wie die Chefin der gruppeninternen Kommunikation. Sie entschied, wer von den Gefangenen welche Informationen bekam. Auch die Decknamen für die Gruppenmitglieder legte Gudrun Enslin fest. Sie sollten die Postüberwacher irreführen. Gudrun Enslin entnahm sie dem Roman Moby Dick von Herman Melville. Der Kampf des Walfangschiffes Pequod und seines fanatischen Kapitäns Ahab gegen den Weißen Wal wurde zur Parabel auf den Kampf der RAF gegen den Leviathan, den Staat. Bei Bader lieferte Gudrun Enslin die Erklärung mit. Der BKA-Beamte Alfred Klaus entdeckte das in einem Kassiber. So bekam Andreas Bader den Namen Ahab, den Kapitän dieses Walfangschiffes Pequod. Und das hat mich außerordentlich beeindruckt, dass sie dann eine Charakterisierung des Kapitäns Ahab zitiert. Zum Beispiel, vielleicht kriege ich das hin, uns sollte im tiefsten Grund seiner Seele etwas Krankhaftes, sein eigensinnig grillenhaftes Wesen treiben, so tut das seinem dramatischen Charakter nicht den geringsten Eintrag. Und so wie Kapitän Ahab mit seinem Walfangschiff gescheitert ist, ist der selbsternannte Revolutionär Andreas Bader auch gescheitert und mit seiner Gruppe untergegangen am Ende. Ahab stand also für Bader, Starbuck für Holger Mainz, Zimmermann für Jan-Karl Raspe, Quick-Quack für Gerhard Müller, Bildart für Horst Mahler, Smutje für sie selbst. Auch hier lieferte sie die Interpretationen teilweise mit. Smutje, der Koch, so schrieb sie an Ulrike Meinhof, das sei sie selbst. Du erinnerst, der Koch hält die Töpfe spiegelblank und predigt gegen die Haie. In der Crew der Walfänger war der Koch ein alter Neger, der vom Deck des Schiffes aus den Haien eine Predigt hielt, damit sie vom erlegten Pottwal abließen. Er war damit nicht sonderlich erfolgreich, auch wenn der zweite Steuermann ihm zurief, gut gesprochen, Smutje, das nenne ich wahrhaft christlich, mach weiter. Aber, so schrieb Enslin an Meinhof, an Bord ist der Koch ja eine Art Offizier. So war es auf der Pequod und so war es wohl auch bei der RAF. Ulrike Meinhof hatte übrigens keinen Platz in der Geschichte von der Jagd auf den Weißen Wal. Für sie wählte Gudrun Enslin den Namen Therese. In Meyers Konversationslexikon von 1897 steht unter dem Stichwort Therese: Therese von Jesu, Heilige, geboren 1515 zu Avila in Altkastilien, wo sie 1535 in ein Karmeliterkloster eintrat. Sie stellte in den von ihr reformierten Klöstern der unbeschuhten Karmeliterinnen den Orden in seiner ursprünglichen Reinheit wieder her und hatte schwere Verfolgungen von Seiten der Karmeliter der laxen Observanz auszustehen, die selbst gegen sie einen Ketzerprozess anstrengten. Als Gruppe, isoliert von der Welt wie die Besatzung eines Totenschiffes, führten die RAF-Kader im Hochsicherheitstrakt von Stammheim ein geradezu mystisches Eigenleben. Das mörderische Wüten Andreas Baders und seiner Crew gegen den Leviathan, den Staat, trug Züge eines metaphysischen Endkampfs, ähnlich jenem, den der monomanisch rasende Kapitän Ahab bei seiner Jagd auf den Weißen Wal führt. Ich würde selbst die Sonne schlagen, wenn sie mich beleidigt, sagt Ahab in Melvilles Roman über sich selbst. Und weiter, wie kann der Häftling denn ins Freie, wenn er die Mauer nicht durchbricht? Für mich ist dieser weiße Wal die Mauer, dicht vor mich hingestellt. Dahinter, denke ich manchmal, ist nichts mehr. Mit ihren Kassibern durchbrachen sie die Mauern, hielten draußen die Truppen zusammen und motivierten sie zu immer grausameren Taten. Das Gefängnispersonal war hilflos und überfordert. Der stellvertretende Anstaltsleiter Schreitmüller: Wir konnten nur zuschauen, was die da machten. Die saßen zusammen, die schrieben irgendetwas, das gaben sie ihren Anwälten, das ging raus und wir konnten nichts dagegen tun. Im Herbst 1974 besuchte der Philosoph Jean-Paul Sartre den Häftling Baader in Stammheim. Er wollte sich über die Haftbedingungen unterrichten. Die Einladung Sartres kam von den Gefangenen selbst. Sie brauchten Öffentlichkeit für ihre Hungerstreiks, mit denen sie eine Zusammenlegung zu größeren Gruppen durchsetzen wollten. Der Besuch wurde zum Medienereignis, doch an den Haftbedingungen änderte sich nichts. Die Gefängnisbehörden versuchten, die Hungerstreiks mit den Mitteln der Zwangsernährung zu brechen. Dazu wurde zum Beispiel in Stammheim eigens eine medizinische Abteilung eingerichtet. In der Öffentlichkeit begann eine erbitterte Diskussion darüber, ob es notwendig oder vertretbar sei, einen Gefangenen auch gegen seinen Willen am Leben zu erhalten. Der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann: Was Rechtspflege erfordert, muss aufgewendet werden. Bitte, was wenden wir denn nicht alles bei den großen Wirtschaftsprozessen an Kosten auf? Im Vergleich dazu kann doch das, was Zwangsernährung kostet, nicht ins Gewicht fallen, denn der Staat muss ja die Häftlinge ohnehin wenigstens normalerweise ernähren. Ich sehe also in der Frage nach Zwangsernährung nicht ein Kostenproblem, sondern eine viel tiefer sitzende Frage. Muss dieser Staat unter allen Umständen einen Menschen durch Zwangsernährung am Leben halten, wenn man sicher ist, das also auch geprüft hat, etwa ärztlich geprüft hat, dass er seinen selbstgewollten Tod als Kampfmittel, als Ausdruck seiner Freiheit und Selbstbestimmung auch in der Haft einsetzen will? Ich glaube, auf diese Frage kann keiner von uns eine Antwort ohne verletztes Gewissen geben. In der Haftanstalt Wittlich saß Holger Mainz. Er führte die Hungerstreiks gegen die Isolationsfolter besonders erbarmungslos mit sich selbst durch. In einem Brief an einen Mitgefangenen schrieb Mainz: Entweder Schwein oder Mensch, entweder Überleben um jeden Preis oder Kampf bis zum Tod. Durch die Hungerstreiks war seine Gesundheit schwer angeschlagen. Die Justizbehörden ordneten Zwangsernährung an. Eine grausame Tortur, wie jeder der Beteiligten wusste. Auch der Stammheimer Anstaltsleiter Nusser. Die Sonde wird in die Nase eingeführt und selbst wenn sie einen fixieren und fesseln, also absolut ruhig stellen werden sie nie und ganz können sie nie unterbinden, dass es ruckartige Bewegungen gibt und das kann natürlich zu Verletzungen führen. Anstaltspfarrer Rieder: Ich habe das mal mitbekommen, wie das zuging, wenn jemand gegen seinen Willen mit Nahrung versorgt wird. Das ist wie das Stopfen einer Gans. Anstaltsleiter Nusser: Im Grunde können sie gegen ernsthaften Widerstand eine Zwangsernährung kaum durchführen oder aber unter Inkaufnahme schwerster Verletzungen. Holger Mainz wog bei 1,83 Meter Größe noch knapp 40 Kilo. Der RAF-Anwalt Armin Goldsem: In Wittlich habe ich es mit Orangen versucht, weil die feste Nahrung, wenn Sie so wollen, verweigert wurde, weil ich dachte, wenigstens Skorbut abwenden und Vitamine reinbringen. Aber auch das hat nur wenige Male funktioniert und dann nicht mehr und dann musste ich gehen. Holger Mainz sollte den Hungerstreik bis zur letzten Konsequenz treiben. Der BKA-Beamte Alfred Klaus: Dieser Kassiber ist geschrieben worden, 2 Tage vor seinem Tod. Da schreibt Ruth und Ernst ihm Jimmy, war da der Deckname von ihm, J.I. Jimmy, runter, runter mit dem Gewicht. Ticken, dass es Geschichte ist, das Ziel. Du bestimmst, wann du stirbst, Freiheit oder Tod. Und er hat den Tod vorgezogen. Nicht andere nur, auch uns töten wir, wenn es Not tut. So hieß es in Kassibern, angelehnt an Bertolt Brechts Lehrstück Die Maßnahme. Der vorsitzende Richter des Stammheimer RAF-Verfahrens, Theodor Prinzing: Wenn er wirklich die Absicht hatte, als das Opfer zu sein im Interesse des Erfolges der RAF, dann können Sie das eigentlich fast nicht verhindern. Ein Märtyrer der RAF. Es stirbt ein jeder, hatte Holger Mainz geschrieben, kämpfend gegen die Schweine, den Tod verachtend, das ist für mich dem Volke dienen, RAF. Das RAF-Mitglied Peter-Jürgen Bog: Bei mir hat es natürlich vor allen Dingen befördert, dass mein Hass oder meine Entschlossenheit, beides, größer wurden. Ich meine, diese Bilder haben, glaube ich, niemanden kalt gelassen. Eigentlich hätte man das für ein KZ-Bild gehalten, eher als für etwas, was jetzt aus dem deutschen Gefängnis kommt. Tod in der Haft galt für die RAF immer als Mord, ganz gleich, ob durch Hungerstreik oder Selbstmord herbeigeführt. Die Toten mobilisierten die nächste Generation der RAF, die sogenannte zweite Generation. Das spätere Mitglied Silke Meyer-Witt, Karl-Heinz Delvo und noch ein paar andere, die traten damals auf als Komitee gegen Folter und da habe ich mich konsequenterweise dann angeschlossen. Das war letztlich der Anfang von der Nähe zur RAF. Und das Morden ging weiter. Einen Tag nach Holger Meins Tod klingelte es an der Wohnungstür von Berlins oberstem Richter. Dann fielen 3 Schüsse. Kammergerichtspräsident Günther von Drenkmann war tot. Die Täter kamen von der Bewegung 2. Juni. Till Meyer, Mitglied der Bewegung 2. Juni. Der Mann wurde eben erschossen, anstatt ihn zu kidnappen. Insoweit war das auch als Druckmittel dann weg. Aber es war eben der höchste Richter Berlins. Und ich weiß noch, im Olympiastadion haben sie dann beim Hertha-Spiel Drenkmann Mainz 1:1 skandiert. Also es war ein Vergeltungsschlag. Die Beerdigung von Holger Meins wurde zur Solidaritätskundgebung der Linken. Auch Rudi Dutschke ballte die Faust. Holger, der Kampf geht weiter. Inzwischen waren auch Andreas Bader und Jan-Karl Raspe nach Stammheim verlegt worden. Von Scharfschützen bewacht, landete der Helikopter neben der Haftanstalt. Gemeinsam mit Gudrun Enzlin und Ulrike Meinhof sollten Bader und Raspe den 7. Stock, den Hochsicherheitstrakt, beziehen. Damit war die Führungsgruppe der Roten Armee-Fraktion wieder beisammen und konnte ihren Kampf gegen die angebliche Isolationsfolter fortsetzen. Der stellvertretende Anstaltsleiter Schreitmüller: Zunächst gab es vielleicht 1 oder 1,5 Stunden Umschluss am Tag. Und das hat sich dann langsam gesteigert, bis es am Schluss 8 Stunden waren. Und zwar Männer und Frauen. Das gab es in keiner anderen Vollzugsanstalt damals und wohl jetzt auch nicht. Anstaltspfarrer Rieder: Stammheim, der Mythos Stammheim, Hochsicherheitstrakt und wie das immer verhandelt wurde. Ich bin heute noch manchmal innerlich ganz erschrocken, wie diese terroristischen Gefangenen, wie die behandelt worden sind, wie rohe Eier. Draußen arbeitete man an der Befreiung der Gefangenen. In Berlin war Wahlkampf. Im Visier der Bewegung 2. Juni der Spitzenkandidat der CDU, Peter Lorenz. Till Meyer vom 2. Juni. Wir sind davon ausgegangen, dass wir mit Lorenz als Spitzenkandidat der damaligen CDU und möglicherweise nächster Bürgermeister das richtige Pfand haben. Die Forderung war, für die Geisel Peter Lorenz 6 inhaftierte Terroristen auszutauschen. Darunter waren keine Gefangenen, die wegen Mordes angeklagt waren, auch nicht die Gründer der RAF, Bader, Enzlin oder Meinhof. Die Lorenz-Entführer wollten den Preis nicht zu hoch ansetzen. Die führenden Politiker waren für Nachgeben. Bundeskanzler Helmut Schmidt, 30 Jahre später: Für sie war das selbstverständlich, dass man auf den Austausch der Inhaftierten gegen die Geisel Lorenz eingehen sollte. Und ich habe mich dem angeschlossen. Aber ich habe am nächsten Morgen gewusst, das war ein Fehler, was wir gemacht haben. Weil es einlud, das Manöver zu wiederholen. 5 Häftlinge wurden ausgetauscht und nach Aden ausgeflogen. Auf Forderung der Lorenz-Entführer flog der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, Pfarrer Heinrich Alberts, mit und bekam Einblick in die Denkwelt der Terroristen. Alberts, 1976. Und da kam eben die klassische Antwort. Also erstens, das ist die Frage von vorhin, diese bundesrepublikanische Gesellschaft ist verrottet, marode und was weiß ich. Sie muss verändert werden. Sie kann nur verändert werden mit Gewalt. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Der Staat wird darauf mit brutaler Gewalt antworten. Er wird ein Polizeistaat werden. Und dann, wenn wir die Opfer geworden sind dieser Auseinandersetzung, wird sich das Volk erheben und es wird die Revolution kommen und wir werden ein freies Land sein. Nee? Ein Irrtum, wie wir wissen. Und dieses Letzte ist eben der entsetzliche Irrtum. Das Vorletzte ist ja zum Teil eingetroffen. Denn das, die Ereignisse seit, wann hat es denn angefangen? Also 70, nicht bis heute. Dass die aus diesem Staat etwas gemacht haben, was wir, die wir mal das Grundgesetz unterschrieben haben, uns nie hätten vorstellen können und wollen. Das ist ja nicht aus. Ich brauche ja nur mir anzuschauen, wie die Polizei zu meiner Zeit ausgesehen hat, als ich noch Polizeisenator war, wie sie heute aussieht. Mondmenschen. Den Abflug der freigepressten Genossen konnten die Gefangenen im Hochsicherheitstrakt von Stammheim auf ihren Fernsehern verfolgen. Lorenz-Entführer Till Meyer. Wie hat der Staat, wann hat er was reagiert, was hat der große Krisenstab, was hat der kleine Krisenstab, wie haben wir agiert? Das wurde im 7. Stock, also von Andreas Bader, Gudmund Enzin und Ulrike Meinhoff, aufs Heftigste und aufs Genaueste analysiert. Ergebnis war der Plan der Stammheimer, mit einer ganz großen Aktion den Erfolg der Bewegung 2. Juni zu übertreffen. Stockholm, 24. April 1975. 6 Mitglieder der RAF besetzten die deutsche Botschaft und nahmen 11 Menschen als Geiseln. Das RAF-Kommando Holger Mainz drohte mit der Sprengung, wenn die schwedische Polizei nicht sofort abziehen würde. Als das nicht geschah, wurde der deutsche Militärattaché Andreas Baron von Mirbach kaltblütig erschossen. Später auch der Wirtschaftsattaché Hillegard. Die Bundesregierung hatte die Forderung der Besetzer abgelehnt. Kurz vor Mitternacht detonierte der Sprengstoff. Die Botschaft stand in Flammen. Der Preis des Irrsinns, 2 tote Diplomaten und am Ende 2 tote Terroristen. Der Sohn des ermordeten Militärattachés von Mirbach, beim Tod des Vaters gerade 13 Jahre alt. Das Bewusstsein, dass mein Vater tot ist und dass das unerhört ist und dass das alles ändert und dass etwas unwiederbringlich zu Ende ist, das war ganz klar. Das habe ich wahrscheinlich tiefer aufgenommen, als es für mich gut war. Und ganz besonders tief habe ich das verstanden, den Moment, wo ich mich dann über den Sarg meines Vaters beuge, das habe ich ganz genau verstanden. Das war im Grunde das Einzige, was ich wirklich verstanden habe. Im Schatten von Stockholm begann am 21. Mai 1975 der Prozess gegen den harten Kern der RAF in Stammheim. Reiter der Polizei patrouillierten um das mit Stacheldraht abgesicherte Gebäude. Der Luftraum über der Mehrzweckhalle war gesperrt. Anwälte, Zuschauer und Journalisten wurden vor Betreten des Sitzungssaales einer Leibesvisitation unterzogen. Für den Notfall waren Maschinenpistolen bereitgestellt worden. Alles war vorbereitet für den Prozess gegen den Staatsfeind Nummer 1. Der damalige BKA-Präsident Horst Herold. Es ist ja wohl einsichtig, dass der Prozessbeginn propagandistisch genützt wird von diesen und unterstützenden Kreisen. Und inwieweit hier begleitende Aktionen spektakulärer Art zu erwarten sind, kann ich natürlich nicht voraussagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Gegner sie plant. Die Justiz wollte ein normales Strafverfahren führen. Die Angeklagten und ihre Anwälte wollten einen politischen Prozess. Enslin, Verteidiger Otto Schily, viele Jahre später Bundesinnenminister, zu Prozessbeginn 1975. Ein politischer Prozess würde bedeuten, dass in dem Prozess dargestellt werden kann, was die politischen Auffassungen, die politischen Ziele der Roten Armee-Fraktion sind. Richter Dr. Prinzing, 32 Jahre später. Bader konnte kühl kalkulieren und Bader war wirklich für mich ein hochintelligenter Desperado, der Kraft seiner verkrachten Laufbahn bis dahin in dieser neuen Laufbahn als Revolutionär eine Selbstbestätigung fand. Immer wieder versuchten Bader und seine Mitangeklagten, den Prozess zur politischen Bühne zu machen. Richter Kurt Breuker. Wenn man unter dem Namen Bader-Meinhof-Prozess die Führungspersönlichkeiten gesehen hat, dann hätte es eigentlich heißen müssen, die Bader-Enslin-Gruppe. Denn die Frau Enslin war eine sehr viel stärkere Persönlichkeit, hatte sehr viel mehr Durchsetzungsvermögen als die viel sensiblere Frau Meinhof. Bei allen lautstarken Differenzen zwischen Angeklagten und Verteidigung auf der einen, Gericht und Bundesanwaltschaft auf der anderen Seite, hatte man sich von Anfang an auf eines geeinigt. Der Prozess sollte vollständig auf Tonband aufgenommen und abgeschrieben werden. Einige der Bänder sind erhalten geblieben und erst 2007 wieder entdeckt worden. Darauf der Angeklagte Andreas Bader. Naja, aber wir machen das kurz. Ablehnung. Das ist ja sowieso eine Lächerlichkeit bei diesem Senat. Man wird ihn in jedem Fall hier nicht loswerden. Aber dazu wollte ich einfach noch mal kurz feststellen, wir sind sicher, Prinzing, dass Sie hier auch an Ihrem eigenen Urteil arbeiten. Richter Prinzing. Frau Meinhof, Sie haben Gelegenheit, sich zu äußern, denn der Senat erwägt, ob Sie jetzt ausgeschlossen werden müssten. Ulrike Meinhof. Ich will mal sagen, wir werden das nicht vergessen, was Sie hier abziehen. Und es wird Ihnen auch nicht gelingen, hier einen Prozess durchzuziehen mit falschen Zeugen, mit Polizeikonstruktionen, mit dem ganzen Desaster. Und Sie werden auch nicht vermeiden, dass wir deswegen verhandlungsunfähig sind, weil wir seit 3,5 Jahren gefoltert werden. Ja. Das werden Sie nicht vom Tisch kriegen. Frau Meinhof ist vom weiteren Ablauf des heutigen Verhandlungstages ausgeschlossen. Sie hat durch Zwischenrufe gestört. Es ist zu erwarten, dass sie weiterhin stört. Trotz Abmahnung lässt sie davon nicht ab. Bitte Frau Meinhof abzuführen. Das ist unmöglich, Prinzing, in diesem Verfahren hier gegen den nackten Faschismus. Herr Raspe, Sie haben nicht das Wort. Ist denn das Mikrofon eingestellt? Ich bitte die Angeklagten abzuführen. Das Wort, das ich höre, ist klar. Unter den Gefangenen war der Ton kaum besser. Die Auseinandersetzungen verschärften sich immer mehr. Meistens ging es gegen Ulrike Meinhof. Sie, die frühere Stimme der RAF, konnte sich kaum wehren. Anstaltsleiter Nusser. Damals haben die Beamten schon berichtet, dass es da Spannungen gibt und dass insbesondere der Bader die Meinhof da nun mobbt, kann man durchaus sagen, und dass die Meinhof zunehmend in eine Außenseiterrolle innerhalb der Gruppe da oben gedrängt wird. Anstaltspfarrer Rieder. Ich habe die manchmal im Rudel sitzen sehen, da hinten, und haben da oben diskutiert und ihre Papiere gehabt und habe mitbekommen, wie der Bader fette Sau oder irgendeinen unflätigen Ausdruck benutzt hat zu Frau Meinhof. Also ich habe nur das Bild vor mir, wie sie wie ein Schaf wegtrottet und sich nicht gestellt hat oder sowas, sondern aufsteht, Kopf senkt und in ihre Zelle verschwindet. Kaum etwas drang damals über das Verhalten der Gefangenen im Hochsicherheitstrakt nach draußen. Erst als 1977/78 ein Ausschuss die Todesfälle in Stammheim untersuchte, kam etwas darüber an die Öffentlichkeit. Der Gefängnisarzt Dr. Henk im Untersuchungsausschuss. Ich habe dieses gruppendynamische Verhalten mir da schon Gedanken drüber gemacht, schon zu Zeiten, als die Ulrike Meinhof noch am Leben war. Und da hatte ich den Eindruck, dass die geistig führende Kraft, die Gudrun Ensslin gewesen ist, die in ihrem kühlen, schizoid anmutenden Temperament unerhörte Gedanken erdachte, die dann die Ulrike Meinhof als ehemalige Journalistin zu Papier brachte, damit sie schließlich dann von Andreas Bader genehmigt oder abgelehnt wurde. So ungefähr kann man sich das vorstellen, während Jan-Karl Raspe als ehemaliger Chemiestudent und als Soziologe dann in diesem Kreis dann eben zu einem anarchistischen Bombenbastler werden musste. Er stand also mehr in diesem zweiten Gleis drin gegenüber den anderen drei sogenannten Führungskräften. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Dr. Schieler. Also derjenige, der praktisch das kollektive Handeln der Terroristen da bestimmte, war dann nach Ihrer Meinung Bader. Anstaltsarzt Dr. Henk. Bader hat die meisten Anregungen und auch Befehle gegeben. Ich erinnere mich an einen Vorgang beim Abbruch dieses großen Hungerstreiks. Und zwar Anfang Februar 1975, wo Bader und Raspe mir sagten, wir hören heute auf. Ich bin dann rübergegangen zu den Frauen und habe das denen mitgeteilt, dass Raspe und Bader aufgehört hätten mit ihrem Hungerstreik. Und sie sollten auch wieder essen, worauf Meinhof mir sagte, nein, das tun wir nicht, das wollen wir schriftlich sehen von Bader. Ich bin dann wieder zu Bader gegangen. Dann hat er auf einen DIN A4-Bogen geschrieben, groß mit Filzstift, Essen und ein A drunter. Das habe ich dann der Ulrike Meinhof gezeigt. Dann hat sie auch zugegriffen und hat wieder gegessen. Erst als Gefängnisbeamte im Ausschuss berichteten, wurde auch klar, wie überfordert sie gewesen waren. Der Vollzugsbeamte Bubeck. Wir waren uns natürlich in allen Bereichen geistig weit, weit überlegen. Wobei ich sagen muss, bewusst haben sie es nicht ausgespielt oder uns irgendwie merken lassen. Aber der Einzelne hat es eben doch gespürt. Der stellvertretende Anstaltsleiter Schreitmüller. Als es hieß, Stammheim sei ein fideler Knast und die Gefangenen da oben, die hätten das wunderbarste Leben. Da habe ich das öfters zum Ausdruck gebracht. Ich habe gesagt, ich möchte dieses Leben nicht haben. Ich möchte lieber normaler Gefangener sein. Denn es war ja gar dieses Wechselbad, dieses Kneippbad, möchte ich sagen. Einmal vom Vorwurf der Isolationsfolter, wo wir dann alles tun sollten, um die Gefangenen sozusagen nicht haftunfähig werden zu lassen. Und dann kam der andere Vorwurf, wir seien ein fideler Knast. Parallel zum Stammheimer Prozess lief in Kaiserslautern das sogenannte kleine RAF-Verfahren. Einer der dort Angeklagten, Klaus Jünschke, wurde wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Banküberfall, bei dem ein Polizist erschossen worden war, aufgrund sehr fragwürdiger Indizien zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach seiner Abkehr von der RAF schildert Jünschke, wie er und seine Mitgefangenen damals der Justiz gegenübergestanden haben. Die juristische Verteidigung, die wurde beurteilt als schon sowas wie ein Anerkennen des Gerichts, ne? Und es war ja eine der Bestimmungen, ne? Unser Verhältnis zu den Gerichten ist Krieg, ne? Das wurde auch so vor den Richtern gesagt, ne? Und ich denke, wirklich wesentlich für die ganze Situation war unsere Hafterfahrung. Wir sind also rausgekommen aus Zellen, wo wir gelitten haben, wie, ja, wie es wohl niemand von uns so vorher erlebt hat in seinem Leben. Und dann kamen wir rein in Gerichtssäle und da saß dann vorne bei uns dieses Gericht, das wir vom Namen her kannten, ne? Weil die Haftbeschlüsse waren mit deren Namen gekennzeichnet und das waren einfach für uns die Leute, die uns umbringen wollten. Die uns gemattert haben mit dem, was sie an Haftbeschränkungen, an Isolationsmaßnahmen angeordnet haben. Und mit denen um Schuld oder Unschuld ringen auf der Basis, dass wir in diesem ganzen Prozess der Verhandlung in so ein Wechselbad drinstecken, nämlich Isolation, dann in diesen Gerichtssaal zu kommen. Das war für uns nicht handhabbar, ne? Also wenn ich an mich selbst zurückdenke, ich bin da rausgekommen, sehr oft aggressiv, bis zum geht nicht mehr, ne? Diese Aggressivität war auch in Stammheim allgegenwärtig und nicht nur dem Gericht gegenüber. Die vier Häftlinge, über Jahre gemeinsam im Hochsicherheitstrakt untergebracht, bekämpften sich untereinander. Vor allem zwischen Ulrike Meinhof und den übrigen drei, speziell Gudrun Enslin, entwickelte sich eine hasserfüllte Auseinandersetzung. Gudrun Enslin hatte an Ulrike Meinhof geschrieben: Du machst den Bullen die Tür auf, das Messer im Rücken der RAF bist du. Und Andreas Bader an Ulrike Meinhof: Halt die Fresse, bis du was verändert hast, oder geh endlich zum Teufel. Im Frühjahr 1976 schrieb Ulrike Meinhof: Das ist nicht mystisch, wenn ich sage, ich halte das nicht mehr aus. Ulrike Meinhof hielt die Situation nicht mehr aus. Nicht die jahrelange Isolation, nicht die Konflikte im Innern der Gruppe, wohl auch nicht das Einstehen für eine Politik, an die sie ganz offenkundig nicht mehr wirklich glaubte. Der stellvertretende Anstaltsleiter Schreitmüller: Ich war darüber erschüttert, welch ein offensichtlicher Persönlichkeitswandel bei Ulrike Meinhof vorgekommen ist. Wenn man sie auf Bildern sah, wie sie früher ausgesehen hat, und hat sie nun in der Haft gesehen, wie sie total vernachlässigt war, wie sie sich auch nicht mehr um irgendetwas, um ihr Äußeres gekümmert hat. Sie war völlig ungepflegt und war richtig äußerlich ein gebrochener Mensch. In manchen Aufzeichnungen erniedrigte sich Ulrike Meinhof geradezu. Über ihr gestörtes Verhältnis zur Gruppe schrieb sie: Meine Sozialisation zum Faschist durch Sadismus und Religion. Euch behandeln wie Bullen, das heißt selbst längst ein Bulle sein. Eine scheinheilige Sau aus der herrschenden Klasse, das ist einfach die Selbsterkenntnis. Ende des Zitats. Das erinnerte an manches, was Ulrike Meinhof in ihren Hörfunksendungen zur sadistischen Heimerziehung gesagt hatte. Sadomasochismus bedeutet, dass das, was den einen quält, dem anderen Spaß macht. Bedeutet aber auch, dass gequält werden Spaß macht, dass die, die quälen, auch gerne gequält werden, dass in den Gequälten das Bedürfnis entsteht, selbst zu quälen. Es war ein Psychodrama, das sich in Stammheim abspielte, vor allem zu Lasten von Ulrike Meinhof. Bundesanwalt Klaus Pflieger: Es war klar, dass es zwischen den Frauen Schwierigkeiten gab. Speziell zwischen Enslin und Meinhof gab es Papiere, die einen heute noch frieren lassen. Meinhof wurde von den anderen und speziell von Enslin als bourgeoises Schwein immer wieder bezeichnet. Der Vorsitzende Richter Dr. Prinzing. Ich sehe das Bild vor mir, wie Sie im Grunde genommen mit einem gewissen Abstand in der Anklagebank zu den anderen saß, keinen Kontakt hatte zu ihnen, nie in irgendwelche Gespräche mit ihnen getreten ist, soweit ich jedenfalls das beobachten konnte, sondern eher einen, ich möchte sagen, fast verschüchterten Eindruck gegenüber den anderen machte. Sie war für mich im Prozess bereits resigniert. Am 41. Prozesstag, dem 28. Oktober 1975, machte Ulrike Meinhof auch im Gerichtssaal deutlich, wie weit sie sich von der Gruppe entfernt hatte. Ein Dialog zwischen ihr und Richter Prinzing. Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, angenommen, dass er es wollte, dass er sein Verhalten geändert hat? Wie? Wie kann er das in einer Situation, in der bereits jede, absolut jede Lebensäußerung unterbunden ist? Ihm bleibt, das heißt dem Gefangenen in der Isolation, bleibt, um zu signalisieren, dass sich sein Verhalten geändert hat. Überhaupt nur eine Möglichkeit. Und das ist der Verrat. Eine andere Möglichkeit, sein Verhalten zu ändern, hat der isolierte Gefangene nicht. Das heißt, es gibt in der Isolation exakt zwei Möglichkeiten. Entweder... Frau Meinhof, es ist kein Zusammenhang mehr zum Ablehnungsantrag zu sehen. Entweder sie bringt einen Gefangenen zum Schweigen, das heißt, man stirbt daran, oder sie bringt einen zum Reden und das ist das Geständnis und der Verrat, dass es Folter, exakt Folter durch Isolation gibt, definiert an diesem Zweck, Geständnisse zu erpressen, den Gefangenen einzuschüchtern, um ihn zu bestrafen und um ihn zu verwirren. Ich entziehe Ihnen hiermit das Wort. Niemand merkte offenbar, dass Ulrike Meinhofs Überlegung auszusteigen so viel war wie der Ausstieg selbst. Zweifel waren in der RAF gleichbedeutend mit Verrat. Das war ein halbes Jahr vor Ulrike Meinhofs Selbstmord. Am 4. Mai 1976 erklärte Gudrun Enslin öffentlich das Ende der Gemeinsamkeit mit Ulrike Meinhof. Sie distanzierte sich vom Anschlag auf das Springerhaus, für den Ulrike Meinhof wesentlich verantwortlich gewesen war. Gudrun Enslin. Wenn uns an der Aktion der RAF 72 etwas bedrückt, dann das Missverhältnis zwischen unserem Kopf und unseren Händen und den B-52. Hier nochmal einfach. Wir sind auch verantwortlich für die Angriffe auf das CIA-Hauptquartier und das Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt am Main und auf das US-Hauptquartier in Heidelberg. Insofern wir in der RAF seit 70 organisiert waren, in ihr gekämpft haben und am Prozess der Konzeption ihrer Politik und Struktur beteiligt waren. Insofern sind wir sicher auch verantwortlich für Aktionen von Kommandos, zum Beispiel gegen das Springer-Hochhaus, deren Konzeption wir nicht zustimmen und die wir in ihrem Ablauf abgelehnt haben. Ulrike Meinhof hatte den Gerichtssaal vorher verlassen. Sie betrat ihn niemals wieder. Ulrike Meinhof hatte kapituliert. 4 Tage später, am 8. Mai, war sie tot, erhängt in ihrer Zelle. Einen Abschiedsbrief hinterließ sie nicht, aber schon Monate zuvor hatte sie an den Rand eines Zellenzirkulars geschrieben: Selbstmord ist der letzte Akt der Rebellion. Vielleicht war es am Ende auch eine Rebellion gegen die Gruppe, die sie selbst mit aufgebaut hatte. Ihr geschiedener Ehemann, Konkretgründer Klaus-Rainer Röhl. Es war auch eine gewisse Erlösung von einer Spannung, dass jetzt ist das passiert, was sowieso eintreten musste. Und da war auch mein erster Gedanke, wie man die Kinder davon ablenkt. Und ich sagte, wollen wir ihnen das langsam beibringen? Oder da habe ich einfach gesagt, eure Mami ist heute tot, seit heute, hat sich aufgehängt. Anders ging es nicht. Das war auch die einfachste Lösung. Warum soll man da lange drum herum reden? Die RAF redete von Mord, doch intern ahnten einige, der Freitod war ihr Ausweg aus der Gruppe. RAF-Mitglied Silke Meyer-Witt. Das war im Grunde genommen eine sehr schwierige Sache, zu verkraften, zu sehen, dass da jemand ausgestiegen war. Es gab so einen Moment des Zweifelns dann auch. Also wenn sie als diejenige, die im Grunde genommen die RAF ja am stärksten verkörpert hat, also wenn sie aussteigt, was bedeutet das? Auf dem evangelischen Friedhof der Dreifaltigkeitsgemeinde im Westberliner Stadtteil Mariendorf endete der Weg der Ulrike Meinhof, die diese Gesellschaft erst durch das Wort, später mit der Waffe verändern wollte. Ulrike Meinhof, wir werden dich rächen, stand auf einem Transparent, das Sympathisanten auf den Friedhof trugen, und wir tragen Trauer und Wut, die wir nicht verlieren. Der Theologe Helmut Gollwitzer hielt die Grabrede. Diesen Menschen mit einem schweren Leben, der sich das Leben dadurch schwer gemacht hat, dass er das Elend anderer Menschen sich so nahe gehen ließ, diesen Menschen mit seinen Hoffnungen und Kämpfen und Depressionen sehe ich jetzt im Frieden der Liebe Gottes, inmitten des massenweisen Tötens in unserer Welt und des massenweisen Getötetwerdens, liegen auf dem Weg, zu dem sie sich erschlossen haben, Menschenleben und am Schluss sie selbst. Nur für wenige war der Tod Ulrike Meinhofs Anlass zur Besinnung. Der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, Heinrich Alberts, 1976. Das, was mich am meisten bedrückt, ist natürlich, dass der Staat, wir alle miteinander, ja genau auf das eingegangen sind, was sich sicher bestimmte Leute in diesen Gruppen vorgestellt haben. Nämlich, dass auf jede Aktion die Reaktion kam, die sie sich ausgerechnet hatten. Und dass dadurch die Szene also immer gefährlicher geworden ist. Aber die Schizophrenie, die darin liegt, dass intelligente Menschen wie etwa die Ulrike Meinhof tatsächlich geglaubt haben könnten, dass in dieser Eskalation der Gewalt erreicht würde, was sie eigentlich wollten, nämlich eine Vermenschlichung dieses Landes, in dem wir leben, das kann ich eben einfach nicht rational erklären. Ohne Unterbrechung wurde der Prozess nach Ulrike Meinhofs Selbstmord fortgesetzt. Die drei übrig gebliebenen Angeklagten verstärkten ihren Druck auf die Sympathisantenszene draußen. Es war abzusehen, dass die Gefangenen nach Prozessende auf verschiedene Haftanstalten verteilt werden würden. Gudrun Enslin und Andreas Bader wären getrennt, solange lebenslänglich dauert. Es musste etwas geschehen. Da passte es gut, dass die Justizbehörden anboten, die durch Meinhofs Tod gerissene Lücke im Hochsicherheitstrakt wieder aufzufüllen. Durch wen aus dem Kreis der inhaftierten RAF-Leute überließ man den Stammheimer Gefangenen? Eine verhängnisvolle Entscheidung, denn die RAF-Führung forderte Brigitte Mohnhaupt an, um sie in ihrer verbleibenden Haftzeit zur neuen Chefin aufzubauen. Bis kurz vor Mohnhaupts Haftentlassung ein gutes halbes Jahr später war die gesamte zweite Generation der Roten Armee-Fraktion in einem Ausbildungslager der Palästinenser im Südjemen. Dort bereiteten sie die nächsten Aktionen vor, mit dabei Peter-Jürgen Buck. Es ging zentral immer wieder um die Frage der Befreiung. Alle Pläne, die danach umgesetzt wurden, sind auf dem Dach dieses Hauses im Camp entstanden. Ja. Unter dem Stichwort Big Raushole, die Befreiungsaktion mit Schwerpunkt auf Entführung. Und unter dem Stichwort Big Money eben die Vorbereitung zu einer größeren Geldbeschaffungsaktion. Vorübergehend war der untergetauchte RAF-Verteidiger Siegfried Haag Chef der Gruppe, wurde aber Ende November 1976 festgenommen. Jetzt kam alles auf Brigitte Mohnhaupt an, die im Stammheimer Hochsicherheitstrakt auf ihre Entlassung wartete. Sie sollte draußen gleichsam die Nachfolgerin Gudrun Enslins werden. Peter-Jürgen Bog. Ende 76 kam von den Gefangenen ein Kassiber, aus dem hervorging, dass demnächst Brigitte Mohnhaupt entlassen wird und dass alles, was aus ihrer Sicht für eine Reorganisation der Gruppe und für die kommenden Aktionen wichtig sei, mit ihr von ihnen besprochen worden sei und dass wir ja, sie zu behandeln hätten, als wenn sie zur Führung dazugehört. Also als sie ist Führung, Punkt.